Jane Eyre, Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Bronte. Übersetzung aus dem Englischen, Gottfried Röckelein. Bearbeitung und Regie, Christiane Ohaus. 3. Teil. Ich bedurfte keiner Führerin zu dem wohlvertrauten Raum, wohin ich als Kind oft genug zitiert worden war, um getadelt oder gezüchtigt zu werden. Ich ging zum Bett hin, öffnete die Vorhänge und beugte mich über die hoch aufgestapelten Kissen. Da war das wohlbekannte Gesicht, streng und unnachsichtig wie eh und je. Wer ist da? Ich bin's, Tante Reed. Wer sagt hier Tante zu mir? Wer bist du? Ich bin Jane Eyre. Wie geht es Ihnen, liebe Tante? Mit diesem Kind habe ich mehr durchgemacht, als sich irgendjemand vorstellen kann. Was für eine Plage man mir da aufgebürdet hat. Ich war froh, als ich sie los wurde. In Lowood ist das Fieber ausgebrochen, aber sie ist nicht gestorben. Trotzdem habe ich gesagt, sie sei tot. Ich wünschte, sie wäre gestorben. Ein ausgefallener Wunsch, Mrs. Reed. Warum hassen Sie sie so sehr? Ist außer dir niemand im Zimmer? Wir sind allein. Also gut. Ich muss es hinter mich bringen. Vor mir ist jetzt die Ewigkeit. Da ist es besser. Ich sag es ihr. Geh zu meinem Toilettenkästchen. Mach es auf. Nimm den Brief heraus. Lies. Sehr geehrte gnädige Frau, wollen Sie die Güte haben und mir die Adresse meiner Nichte Jane Eyre schicken und mir berichten, wie es ihr geht? Die Vorsehung hat meine Bemühungen um ein ausreichendes Auskommen gesegnet. Und da ich unverheiratet und kinderlos bin, möchte ich Jane zu meinen Lebzeiten adoptieren und ihr nach meinem Tod alles hinterlassen, was ich zu vererben habe. Ich verbleibe, sehr verehrte gnädige Frau, etc., etc. John Eyre Madeira. Das Datum des Briefes lag 3 Jahre zurück. Warum habe ich nie etwas davon erfahren? Ich konnte es nicht verwinden, wie du dich damals mir gegenüber verhalten hast. Mit welcher Wut du auf mich losgegangen bist. Die Vorstellung war mir unerträglich, dass dein Onkel dir zu einem schönen und sorgenfreien Leben verhilft. So habe ich mich gerecht. Ich schrieb ihm, es täte mir leid, ihn enttäuschen zu müssen. Aber Jane Eyre sei in Lowood an Typhus gestorben. Und jetzt kannst du tun, was du willst. Setz dich hin, schreib einen Brief. Stell mich mit meiner Falschheit an den Pranger, sobald du willst. Du kamst als mein Quälgeist auf die Welt. Und so zermartert mich in meiner letzten Stunde die Erinnerung an eine Tat, die zu begehen ich niemals in Versuchung gekommen wäre, hätte es dich nicht gegeben. Wenn man sie nur dazu bringen könnte, mich mit gütigen Augen zu betrachten. Du hast einen sehr schlechten Charakter. Einen, den ich bis zum heutigen Tag nicht begreifen kann. Mein Charakter ist nicht so schlecht, wie Sie glauben. Ich bin schon heftig, aber nicht nachtragend. Oft wäre ich als Kind glücklich gewesen, wenn ich Sie hätte lieben dürfen. Und jetzt möchte ich mich mit Ihnen aussöhnen. Geben Sie mir einen Kuss, Tante. Du erdrückst mich mit deinem Gewicht. Geh, hol mir Wasser. Ich verweilte noch eine halbe Stunde, in der Hoffnung auf irgendein freundschaftliches Zeichen, das aber nicht kam. Sie fiel rasch in ihre Lethargie zurück. Um Mitternacht starb sie. Ich war nicht anwesend. Auch keine ihrer Töchter. Eigentlich hatte ich gleich nach dem Begräbnis abreisen wollen. Doch erst flehte mich Georgiana an, noch bis zu ihrer Abreise nach London zu warten und ihr bei den Vorbereitungen zu helfen. Und danach verlangte Eliza, ich solle noch eine weitere Woche zu ihrer Unterstützung bleiben. Ich willigte ein. Wie man sich fühlt, wenn man nach langer oder kurzer Abwesenheit wieder nach Hause kommt? Ich befand mich auf dem Heimweg nach Thornfield. Je kürzer der vor mir liegende Weg wurde, desto fröhlicher wurde ich. So fröhlich, dass ich sogar stehen blieb und den Verstand daran erinnerte, dass ich ja nicht in mein Zuhause zurückkehrte. Mrs. Fairfax wird dir ein ruhiges Willkommen schenken, zweifellos. Und die kleine Adele wird dir entgegenspringen. Aber du denkst an jemand anderen und weißt, dass er nicht an dich denkt. Nur noch ein oder zwei Felder überqueren und dann die Straße und schon bin ich am Tor. Ich gehe an einem hohen Rosenstamm vorbei, dessen blütenbedeckte Zweige quer über den Weg hängen. Ich sehe den schmalen Zauntritt mit den steinernen Stufen und ich sehe... Hallo! Da sind Sie ja! Kommen Sie doch her! Bitte! Bummelante in Pflicht vergessene! Einen vollen Monat von zu Hause fortzubleiben und mich vollständig zu vergessen, wie ich wetten möchte. Von zu Hause? Herein mit Ihnen, Janet. Kehren Sie heim unter das Dach eines Freundes. Danke für Ihre große Liebenswürdigkeit, Mr. Rochester. Ich freue mich sehr, wieder zurück zu Ihnen zu kommen. Und wo immer Sie sind, bin ich daheim und nur da. Etwas in mir hatte gesprochen und gegen meinen Willen. Ich ging ganz rasch weiter. 2 Wochen einer verdächtigen Ruhe folgten auf meine Rückkehr nach Thornfield Hall. Die Heirat des Herrn wurde mit keinem Wort erwähnt, und ich sah auch nicht, dass Vorbereitungen für ein solches Ereignis getroffen wurden. Ich fing an, Hoffnungen zu hegen, zu denen ich nicht berechtigt war. Nie hatte Mr. Rochester mich häufiger zu sich rufen lassen. Nie war er dann liebenswürdiger zu mir gewesen. Und nie zuvor hatte ich ihn mehr geliebt. Ein strahlender Hochsommer lag über England. Am Abend vor Johanni ging ich, als Adele eingeschlafen war, hinaus in den Garten. Wo die Sonne untergegangen war, verbreitete sich feierlicher Purpur. Kein Winkel auf dem ganzen Anwesen war geschützter und paradiesischer als der Obstgarten. Eine sehr hohe Mauer begrenzte ihn zur Hofseite hin und auf der anderen Seite schirmte ihn eine Buchenallee vom Rasen ab. Ein gewundener, von Lorbeerbäumen gesäumter Pfad endete bei einer riesigen Rosskastanie, um deren Stamm herum es eine Sitzbank gab. Hier konnte man unbeobachtet spazieren gehen. Ich sehe mich um und lausche. Ich sehe keine sich bewegende Gestalt. Ich höre keine sich nähernden Schritte. Und trotzdem verstärkt sich dieser Duft. Ein feiner, wohlvertrauter Duft. Der Duft von Mr. Rochesters Zigarre. Kommen Sie zurück, Jane. An einem so schönen Abend ist es dir eine Schande, im Haus herumzusitzen. Ich will um diese Uhrzeit nicht allein mit Mr. Rochester in dem einsamen Obstgarten umherspazieren. Aber ich kann auch keinen Grund vorbringen, warum ich ihn jetzt verlassen muss. Thornfield ist doch ein angenehmes Plätzchen im Sommer, oder nicht? Ja, Sir. Es täte Ihnen leid, wenn Sie es verlassen müssten. Ja. Es ist ein Jammer. Kaum hat man es sich an einem angenehmen Ruheplatz eingerichtet, ruft einen schon eine Stimme, das Bündel wieder zu schnüren. Muss ich Thornfield verlassen? Es tut mir leid, Janet. Aber ich glaube, das müssen Sie. Dann werden Sie also heiraten, Sir. Genau. Stimmt, ja, genau. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Adele muss auf eine Schule gehen und Sie, Miss Eyre, müssen eine neue Stelle bekommen. Jawohl, Sir. Ich werde unverzüglich annoncieren und bis dahin hoffe ich... In etwa einem Monat hoffe ich, als Bräutigam vor dem Altar zu stehen. Und tatsächlich habe ich bereits von einer Stelle erfahren, die Ihnen gefallen würde. In Connacht, Irland. Sie werden Irland mögen, denke ich. Das ist aber weit weg, Sir. Das macht doch nichts. Ein Mädchen wie Sie wird sich doch von einer Schiffsreise nicht abschrecken lassen. Nicht von der Schiffsreise, aber von der Entfernung. Und dann liegt da das Meer dazwischen. Zwischen was, Jane? Zwischen mir und England und Thornfield und... Und? Und Ihnen, Sir. Es ist weit weg. Irland ist weit weg, Janet. Und ich schicke meine kleine Freundin nur sehr ungern auf eine so strapaziöse Reise. Aber wenn ich keine andere Wahl habe, was soll ich bloß machen? Was Sie angeht, Sie werden mich vergessen. Das werde ich niemals, Sir. Sie wissen, oh, wäre ich doch nie hierher gekommen. Ich liebe Thornfield. Ich liebe es, weil ich hier eine erfüllte und wunderbare Zeit verbracht habe. Man ist nicht auf mir herumgetrampelt. Ich wurde nicht von geistigem Mittelmaß tyrannisiert. Ich habe von Angesicht zu Angesicht mit einem unabhängigen Geist sprechen können. Ich habe Sie kennengelernt, Mr. Rochester. Und das Gefühl ist so entsetzlich und qualvoll, auf ewig von Ihrer Seite gerissen zu werden. Ich sehe die Notwendigkeit einer Trennung ein. Und es kommt mir so vor, als sollte ich die Notwendigkeit des Todes einsehen. Wo sehen Sie eine Notwendigkeit? Wo? Sie persönlich haben mich mit ihr konfrontiert. In welcher Form? In Form von Miss Ingram, Ihrer Braut. Ich habe keine Braut. Aber Sie werden eine haben. Ja, das werde ich. So muss ich gehen. Nein, Sie müssen bleiben. Und ich sage Ihnen, ich muss gehen. Glauben Sie vielleicht, ich sei ein Automat ohne Gefühle? Glauben Sie, nur weil ich arm, unbedeutend, unscheinbar und klein bin, habe ich keine Seele und kein Herz? Mein Herz fühlt genauso wie das Ihre. Und doch wieder auch nicht. Denn Sie sind so gut wie verheiratet mit jemandem, der Ihnen nicht ebenbürtig ist. Mit jemandem, den Sie meiner Meinung nach gar nicht richtig lieben. Denn ich habe gehört, wie Sie sich über die Dame lustig gemacht haben. Ich würde eine solche Verbindung ablehnen. Und deshalb stehe ich über Ihnen. Und lassen Sie mich gehen. Wohin, Jane? Nach Irland? Ja, nach Irland. Ich habe gesagt, was ich denke. Und ich kann jetzt überall hin, wohin ich will. Dein Wille soll über dein Schicksal entscheiden. Ich biete Ihnen meine Hand, mein Herz und einen Anteil an meinem gesamten Besitz. Sie inszenieren eine Farce, über die ich bloß lache. Ich bitte Sie, an meiner Seite durchs Leben zu gehen. Für dieses Los haben Sie bereits jemand anderen auserkoren und dazu müssen Sie jetzt auch stehen. Jane, seien Sie ein paar Sekunden lang still. Sie sind sehr aufgeregt. Ich werde ebenfalls still sein. Kommen Sie an meine Seite, Jane, damit wir einander verstehen können. Ich komme nie mehr an Ihre Seite. Ich habe mich losgerissen und ich kann nicht mehr zurück. Aber Jane, Sie allein sind es, die ich heiraten will. Glauben Sie mir nicht, Jane. Kein Wort. Haben Sie kein Vertrauen zu mir? Kein bisschen. Sie liebe ich. Sie flehe ich an, mich zu Ihrem Ehemann zu machen. Was? Mich? Sie, Jane. Wollen Sie meine Frau werden? Sagen Sie ja! Schnell! Mr. Rochester, drehen Sie sich zum Mondlicht. Warum? Weil ich aus Ihrer Miene lesen will. Umdrehen! Bitte, lesen Sie. Aber beeilen Sie sich, denn ich leide. Ist das Ihr Ernst? Ja. Dann will ich Sie heiraten, Sir. Was war mit der Nacht geschehen? Zwar war der Mond noch nicht untergegangen, doch herrschte rings um uns Finsternis. Und der Kastanienbaum? Er bog und krümmte sich im Wind, der den Lorbeerpfad herabfauchte. Wir müssen hinein. Das Wetter schlägt um. Ich hätte hier bis zum Morgen mit dir sitzen können, Jane. Und ich mit dir auch, dachte ich. Ganz in der Nähe gab es ein berstendes Getöse. Ein Blitz hatte die große Rosskastanie getroffen und in der Mitte gespalten. Es goss in Strömen. Ehe wir das Haus erreichten, waren wir schon völlig durchnässt. In der Halle nahm er mir mein Tuch ab und schüttelte mir das Wasser aus den offenen Haaren. Er küsste mich. Immer wieder. Als ich den Blick hob, stand da die Witwe Fairfax, bleich, ernst und bestürzt. Ich lächelte sie nur an und rannte die Treppe hinauf. Erklären würde ich's ihr ein andermal. Während ich am nächsten Morgen mein Haar ordnete, betrachtete ich mein Gesicht im Spiegel und empfand es nun nicht mehr so unattraktiv. Meine Augen glänzten. Ist das alles ein Traum? Ist das noch meine Elfe Senfsamen? Dieses hübsche Mädchen mit dem seidenweichen Haselnusshaar und den strahlenden Haselnussaugen? Ich habe zwar grüne Augen, aber der Irrtum sei verziehen. Vermutlich hatten sie für ihn eine neue Farbe angenommen. Das ist Jane Eyre, Sir. Bald Jane Rochester. Die junge Mrs. Rochester. Geh auf dein Zimmer und setz deine Haube auf. Ich möchte, dass du mich heute Morgen nach Millcote begleitest. Du musst dir ein paar Kleider aussuchen. Inzwischen werde ich Mrs. Fairfax zu erhellender Einsicht verhelfen. Die in Millcote verbrachte Stunde empfand ich als ziemlich aufreibend. Mr. Rochester komplimentierte mich in ein bekanntes Geschäft für Seidenwaren. Ein Dutzend, sage ich. Kommt nicht in Frage. Nur zwei. Ein halbes Dutzend. Zwei. Gut, zwei. Den schlichten schwarzen Satin und die blassgraue Seide, bitte. Auf keinen Fall. Rosa Satin und diese Seide da in Purpurviolett. Der graue und der schwarze Stoff oder keiner. Für den Moment. Gut. Aber irgendwann will ich dich schon noch in der Farbenpracht eines Blumenbeetes sehen. Er lächelte. Sein Lächeln kam mir wie das eines Sultans vor, das dieser in einem huldvollen Moment einer Sklavin schenkt, die er zuvor mit seinem Gold und Geschmeide behängt hat. Meine Wangen brannten vor Ärger und Erniedrigung. Mir fiel der Brief meines Onkels wieder ein und seine Absicht, mich zu adoptieren und zu seiner Erbin zu machen. Es wäre wirklich eine Beruhigung, wenn ich ein eigenes, auch noch so kleines Einkommen hätte. Nie im Leben halte ich das aus, von Mr. Rochester wie eine Puppe ausstaffiert zu werden. Sobald ich daheim bin, schreibe ich nach Madeira und teile Onkel John mit, dass ich heiraten werde und wen. Ein bisschen erleichtert bei diesem Gedanken, wagte ich es wieder, meinem Herrn und Gebieter in die Augen zu sehen, die ihrerseits beharrlich auf der Suche nach Kontakt mit den meinen gewesen waren. Sie brauchen mich gar nicht so anzusehen. Sonst werde ich bis ans Ende aller Tage ausschließlich meine alten Lowood-Sachen tragen. Und Sie können sich dann aus der Seide einen Morgenmantel machen lassen und jede Menge Westen. Welcher Ohrenschmaus, so etwas Urwüchsiges. Nicht für den versammelten Harem des Großtürken würde ich dieses kleine englische Mädchen eintauschen. Ich werde weiterhin Adels Gouvernante sein. Damit kann ich mir Verpflegung und Unterkunft verdienen und noch 30 Pfund im Jahr dazu. Von diesem Geld kann ich mir meine Garderobe leisten. Und Sie sollen mir nichts weitergeben außer was? Außer Ihr freundschaftliches Empfinden und Ihre Achtung. Und wenn Sie von mir das Gleiche zurückerhalten, wäre diese Schuld beglichen. Also wirklich, was angeborene Frechheit angeht, kann dir keiner so schnell das Wasser reichen. Wäre es dir genehm, heute mit mir zu speisen? Nein, danke, Sir. Und weswegen nein, danke, wenn man das erfahren darf? Ich möchte einen weiteren Monat so weiterleben wie bisher. Du wirst dein Sklavendasein als Gouvernante sofort aufgeben. Verzeihung, Sir, aber das werde ich nicht. Ich werde weitermachen wie bisher. Abends können Sie ja nach mir schicken, wenn Sie in der Stimmung sind. Und dann komme ich zu Ihnen. Aber zu keiner anderen Zeit. Jetzt brauche ich etwas zu rauchen. Pour me donner une contenance, wie Adele sagen würde. Im Moment bist du am Zug, du kleiner Tyrann. Aber nicht mehr lange. Dann bin ich dran. Habe ich mich erst einmal rechtmäßig deiner bemächtigt, werde ich dich einfach an die Kette legen. Und er tätschelte seine Uhrkette. Sehr gut. Plustre dich nur auf. Diese so begonnene Verfahrensweise behielt ich während der gesamten Probezeit bei. Keine leichte Aufgabe. Oft hätte ich ihn lieber beglückt als gefoppt. Mein zukünftiger Ehemann wurde immer mehr zum Mittelpunkt meiner Welt. Mehr noch. Damals konnte ich Gott nicht mehr sehen, weil ich nur noch Augen für sein Geschöpf hatte. Der Monat des Brautstandes neigte sich dem Ende zu. Seine allerletzten Stunden waren gezählt. Es näherte sich der Tag, für den es keinen Aufschub mehr gab. Mein Hochzeitstag. Heute Abend sehe ich überhaupt nicht klar, Sir, was ich vor mir habe. Das ganze Leben kommt mir unwirklich vor. Ich bin ziemlich wirklich. Fass mich an. Oh, Sie, Sir, sind das größte Phantom. Sie sind ja bloß ein Traum. Ist diese Hand ein Traum? Es ist schon fast Mitternacht. Bist du mit all deinen Vorbereitungen fertig? Mit allen, Sir. Ich genauso. Und wir werden Thornfield morgen binnen einer halben Stunde nach unserer Rückkehr von der Kirche verlassen. Und wir werden reisen. Zuerst nach London, dann auf den Kontinent. Paris, Rom, Neapel wirst du sehen. Wie Sie meinen, Sir. Ist alles in Ordnung? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Was ist denn nur los? Schenk mir dein Vertrauen, Jane. Wovor hast du Angst? Dass ich mich nicht als guter Ehemann erweisen werde? Oh, nichts liegt mir ferner als diese Vorstellung. Sorgst du dich wegen der neuen Umgebung, die dich jetzt erwartet? Nein. Ich verlange eine Erklärung. Schön, Sir. Dann hören Sie zu. Sie waren gestern Nacht nicht zu Hause. Stimmt. Das ist ja aber nichts Neues. Gestern war ich sehr glücklich in meiner pausenlosen Hektik. Für mich ist es eine herrliche Sache, diese Aussicht auf ein Leben mit Ihnen, weil ich Sie liebe. Nein, Sir, jetzt keine Zärtlichkeiten. Lassen Sie mich erzählen und lenken Sie nicht ab. Als es dunkel wurde, da wünschte ich mir, Sie wären zu Hause gewesen. Ich bildete mir ein, der immer stärker werdende Sturm übertöne irgendwelche Klagelaute. Ich war froh, als das aufhörte und schlief dann ein. Aber das Bild einer finsteren und stürmischen Nacht verfolgte mich bis in die Träume. Ich träumte, Thornfield Hall war eine trostlose Ruine. Ich stand davor und hielt ein unbekanntes Kind in meinen Armen. Ich durfte es nirgends niederlegen. Ich musste es tragen. In der Ferne hörte ich ein Pferd galoppieren. Ich wusste, sie gingen fort für viele Jahre in ein entferntes Land. Ich kletterte die baufällige Mauer in lebensgefährlicher Hast hinauf, um von oben noch einen Blick auf sie zu erhaschen. Endlich schaffte ich es bis zur höchsten Stelle. Ich beugte mich vor. Ich sah sie als dunklen Punkt auf einer hellen Straße. Die Mauer bröckelte. Ich verlor den Halt. Das Kind rutschte mir von den Knien. Ich verlor das Gleichgewicht. Fiel. Und erwachte. Und dieser Traum bedrückt dich noch jetzt, wo ich ganz nah bei dir bin. Die eigentliche Geschichte kommt erst noch. Beim Aufwachen wurde ich von einem Lichtschein geblendet. Ich dachte, oh, Tageslicht. Aber ich hatte mich getäuscht. Es war nur Kerzenlicht. Auf dem Toilettentisch stand eine Kerze. Und die Tür des Schranks war geöffnet, in den ich vor dem Zu-Bett-Gehen mein Hochzeitskleid gehängt hatte. Und den Schleier, den sie in ihrer feudalen Extravaganz aus London kommen ließen. Von dort hörte ich ein Rascheln. Ich fragte, Mrs. Fairfax, was machen Sie denn da? Aus dem Schrank tauchte eine Gestalt auf, nahm die Kerze, besah sich prüfend die Kleider. Ich rief wieder. Zuerst war es Überraschung. Dann gefror mir das Blut in den Adern. Mr. Rochester, das war nicht Mrs. Fairfax. Das war auch nicht, dessen bin ich mir sicher, diese eigenartige Frau Grace Poole. Beschreib sie, Jane. Sie war groß, kräftig, mit dichtem und dunklem Haar, lang über den Rücken. Sie hatte etwas Weißes, Faltenloses an, ob Nachthemd, Bettlaken oder Sterbehemd, kann ich nicht sagen. Hast du ihr Gesicht gesehen? Sie nahm meinen Schleier und starrte ihn lange an, warf ihn sich selbst über den Kopf und schaute in den Spiegel. Da sah ich das Abbild ihres Gesichts ziemlich deutlich. Und? Wie sah sie aus? Noch nie habe ich so ein Gesicht gesehen. Es war das Gesicht einer Wilden. Sie zog sich meinen Schleier von ihrem Raubvogelkopf, zerriss ihn in zwei Teile, schleuderte beide auf den Boden und trampelte darauf herum. Dann nahm sie die Kerze und ging zur Tür zurück. Direkt neben meinem Bett blieb sie stehen, starrte mich mit feuerroten Augen an, hielt mir die Kerze dicht vors Gesicht und löschte sie vor meinen Augen. Ich spürte, wie diese fürchterliche Fratze über meinem Gesicht glühte und verlor vor Entsetzen das Bewusstsein. Zum zweiten Mal in meinem Leben. Und jetzt sagen Sie mir, Sir, wer diese Frau ist. Die Ausgeburt eines überreizten Gehirns? Nein, Sir. Das habe ich mir morgens beim Aufstehen auch gesagt. Als ich aber den Blick durchs Zimmer schweifen ließ, da sah ich drüben auf dem Teppich den Schleier liegen, von oben bis unten in zwei Teile zerrissen. Gott sei Dank, dass nur der Schleier Schaden genommen hat. Ich darf gar nicht daran denken, was alles hätte passieren können. Zweifellos hat eine Frau dein Zimmer betreten. Und die Frau war...